Joi, was geht ab? Das hier ist DJ MI. Ihr hört das Mixtape von Blut und Kasse. Machermusik mit Z. Unreleased Songs, die ihr noch nie gehört habt. Bis hin zu den neuesten Songs. Fuck all you hoes. Es begann in meinem Klassenzimmer. Ich glaube, es war während Mathe. Mein Lehrer fragte Benny, wann hältst du mal endlich die Klappe? Ich musste ablenken, als ich diese Formel nicht traffte. Tat ich, als ob ich keine Lust darauf hatte. Legte die Zahlen zur Seite, packte meinen Schreibblock auf, schrieb Fick Mathe und suchte nach den Reim darauf. Bis zu dem Tag konnte ich einfach nicht stillsitzen. Doch seitdem schrieb ich, bis mich die Pausenglocken aus meinem Film rissen. Von da wussten die Lehrer, ich hab'n Rad, aber ich hab nie wieder gelernt. Aber wenn mich keiner gefragt hat, in mein Walkman von Sony, die Kassette vom Park, jetzt geht's ab. Sag mir, ich hab in der Schule verkackt. Ich gab keinen Fick, auch jetzt nicht. Ich mach, was ich will, gib dir meinen Clip im Netz. Seh, wie ich alles hier kill. Mein Lehrer wundert sich, ab heute gebe ich sein Kids Unterricht. Deren Pädagoge konnte meinen Hunger nicht stillen. All diese Rapper klingen gleich, böser Blick und Knarre. Ich komm lächeln um die Ecke, sag ich, fickt euch alle, warum so eng sehen? Alles, was es bringt, ist Fremdschild. So viele Vögel, ich will langsamer Geld sehen. Ich mach es für Blut und Kasse. Alles für Blut und Kasse. Ich mach es für Blut und Kasse. Alles für Blut und Kasse. Ich mach es für Blut und Kasse. Alles.